Das ist auch sowas, wo man sieht, dass Oggi und den Vetter Welten trennen. Für Tischtennis zum Beispiel schwärmt er schon seit Kindesbeinen. Der Herr Gevatter hat es mehr mit Auto- und Motorradrennen. Das lässt sich bei nur einem Fernsehapparat sehr schlecht vereinen. Freut sich der eine, zieht der andere einen Flunsch. Hier geht's drum, wer der Stärkere ist, nicht um des Schwächeren Wunsch. Na gut, bevor wir hier für immer miteinander brechen, meint der Gevatter, lassen wir die Münze sprechen. Um weitere Differenzen zu vermeiden, meint Jack, soll doch ein Rennen es entscheiden. 10-mal ums Haus herum und wer dann siegt und Erster ist, die Fernbedienung kriegt. Du scheinst zu glauben, lieber Jack, dass ich gewinnen kann. Sei's drum. Gut, meinetwegen. Gehen wir es an. Sehe ich schwarz. Jack mit seinem japanischen Feuerstuhl, Oggi mit dem bescheidenen Roller Thüringer Wertarbeit, Lilla und Made in Suhl. Es ist das Rennen so betrachtet nicht sehr ausgewogen. Dafür wird noch ein wunderschöner weißer Strich gezogen. Dann fällt der Startschuss. Der verdammt den Schützen rücklings in den Boden rammt. Der Vetter weiß, er wird ja Oggi ohnehin gleich schassen. Drum hat er ihn als Ersten und mit einem Vorsprung starten lassen. Bei so viel Siegeszuversicht wundert das Setzen auf den Favoriten nicht. Drum tun das alle anderen, bis auf die zwei Pfeifen. Joey kann das beim besten Willen nicht begreifen. Joey traut seinen Augen nicht. Nein, echt, was für ein Flegel. Lümmelt auf der Maschine rum und feilt sich seine Nägel. Hey, Chick, die Leute wollen Kohle sehen, komm in die Gänge. Jetzt mach mal hier nicht so einen Wind, was schert mich denn die Menge? Rutscht man vom Anlasser, verzögert sich das Starten. Die Menge muss dann, bis der Schmerz nachlässt, geduldig warten. Der langsam kalte Füße kriegt, muss unbedingt verhindern, dass der Oggi siegt. Er will und kann auf keinen Fall riskieren, dass aus den Scheinen Peanuts werden und ihn die Leute massakrieren. Der Kakerlake, ja von Grund aus schlecht, ist dafür jedes Mittel recht. Hinter sich geht Oggi in die 9. Runde. Sein Solo dauert nun schon über eine Viertelstunde. Der Herr Gevatter aber hüpft umher. Ich denk, ihn schmerzt wohl immer noch das Kniegelenk. Nur irgendwann wird er sich schon entschließen müssen und losfahren. Joey, total verzweifelt, würde ihm die Füße küssen. Herablassend bedeutet Jack ihm, mach hier um alles in der Welt nicht so ein Geschiss. Dass das nicht gute Fahrt und toi toi toi bedeutet, ist gewiss. Ah. ja, Oggi, der Jack holt auf. Nun halt dich aber ran. Marky und Didi glauben trotzdem nicht, dass Jack den Oggi schlagen kann. Der fährt mit Jubel und Geschrei an dem enttäuschten Paar vorbei. Und Oggi fragt sich, ja, wer hat denn nun gesiegt? Auf jeden Fall hat jemand dort die Kurve nicht gekriegt. Was hat der dicke Hund denn da gefangen? Jack ist mit seinem Feuerstuhl eine innige Verbindung eingegangen. Ich denke mal, Joey hat sich verspekuliert, wie das selbst Leuten, die eine Fluggesellschaft wert sind, im Handumdrehen passiert. Und wie es so geht, dann schlagen auch noch Freunde kräftig zu. Im Hause aber herrscht nun endlich wieder Ruhe. Auch wenn es dich nicht besonders interessiert. Es sieht so aus, als ob der Finne Fernokinken die Meisterschaft verliert. Das ist sie, Oggis so geliebte blaue Stunde. Da gehen andere Leute eine Runde mit dem Hunde, die sich nicht über einen Kuss von Joey ärgern müssen. Was soll's? Es heißt ja, dass auch manche Leute ihre Hunde küssen. Hier aber kommt es, weil es Oggi nicht behagt, zu der alltäglichen, nicht immer vom Erfolg gekrönten Jagd. Oh. Ach ja, lang, lang ist's her. Die Flower-Power-Religion der Blumenkinder. Make love, not war. Das ist gesünder. Das leuchtet Oggi ein und könnte ihm gefallen. Man muss dafür nicht schön sein, wie man sieht an denen allen. Nur freundlich zueinander und ganz besonders lieb. Erfreut der Blumenduft die Nase, schmerzt ganz besonders der gemeine Hieb. Der schlimmste Hammerschlag wird sublimiert, wenn man ihn mit einem wegmeditiert. Die Hippies hießen nicht von ungefähr die Blumenkinder. Nein, nein, da stand ein philosophisches System dahinter. Für sie stand fest, da gab es nichts zu diskutieren, dass jedes Blümchen eine Seele hat. Drum will's mit uns kommunizieren. Und ist man noch so sehr auf Harmonie versessen, das kann man leicht in dem Moment vergessen, da man, weil einem einer eine Falle stellt, mit auserlesener Grandezza auf die Schnauze fällt. Oh, ja. Bis jetzt ist Oggi mit dem äußerst suggestiven ganz ohne seine üblen Wutanfälle ausgekommen. Das kann Joey nicht einfach hinnehmen. Er hat beschlossen, dem Kater treibe ich die Sanftmut aus, dann wird hier wieder scharf geschossen. Er hat einen Verbündeten in dem Piranha auf dem Klo gefunden und ihn ins neue Strategiekonzept mit eingebunden. Wieder ein Fehlschlag. Oh, das ärgert Joey schon. Der Kater schwebt sogar, missachtend alle Schwerkraft, wie zum Hohn. Vielleicht gelingt ja, was die Bosheit nicht geschafft, Magie und Zauberei. Das Huhn war erst der Anfang und es legt dem Kater ein ganz dickes Ei. Zum Zeichen, dass ich dein gedacht, habe ich Pralinen mitgebracht. Stattdessen sagt Old Jack, da hat's aber gekracht. Der nur noch Liebende, soweit den Dreien, selbst den Kanonenkugelanschlag zum Verzeihen. Für Vetter Jack kommt sowas gar nicht in die Tüte. Der Oggi macht ihn wild mit seiner penetranten Güte. Wird man vom Omnibus nur vertikal getroffen, kann man auf baldige Genesung hoffen. Der mehrfach Geschlagene nicht verlockt, es Oggi gleich zu tun mit Gleichmut. Nein, er ist verstockt. Und es rumoren Zorn und blinde Wut, Jack, im Gedärme, wo Oggi ommig überflutet wird von Herzenswärme. Misstrauisch harrt Old Jack der schlimmen Dinge, die da kommen. Das Ommen hat lautstärkemäßig abgenommen. Ein sanftes Lächeln liegt auf Jackies Angesicht. Die Kakerlaken lachen wie verrückt, sie fassen's nicht. Jetzt haben wir schon zwei Bekloppte, denkt Joey. Dass Jackie sie nur foppte und der Gewalt nicht abgeschworen hat, darüber sind die drei im wahrsten Sinn des Wortes platt. Hurra, hurra, die sind wir erstmal los. Natürlich ist der Jubel bei Jack und Oggi groß. Ich sag dir was, es gibt nicht viel solch Schwarten, die nach so vielen Jahren, wenn auch nicht inhaltsmäßig, doch noch voller Schlagkraft waren. Zwiespältig wie das meiste auf der Welt war die Erfahrung mit der Flower Power. Dass sie jetzt die Kommode aufrecht hält, soll Oggi nun darüber froh sein oder sauer? An einem ganz normalen Montagmorgen beschließt der Kater, seine Plagegeister zu entsorgen. Ihr fragt, warum es denn der Montagmorgen sei? Nun ja, da kommt auf seiner Tour das Müllauto vorbei. Da sind die drei Halunken. Fressen, trinken, schmatzen. Das wird der Kater ihnen ein für alle Mal verpatzen. Schön, Herr Müllmann, bitte halten! Das sind ganz neue und nicht mehr die netten alten. Wahrscheinlich hatte Oggi noch gedöst und so den Mechanismus ausgelöst, der allen Müll, vom Fahrer ferngelenkt, ins Innere des Wagens zwängt. Die Stadtväter, die leider nicht das nötige Kleingeld haben zur sach- und fachgemäßen Anlage in der neuen Deponie, die haben dort, wo es viel Gegend gibt, ein tiefes Loch gegraben und sich gedacht, ach was, das geht schon irgendwie. Na, irgendwie geht immer alles. Nur wenn wir hier im Fall des Falles... Ja und? Lieb Vaterland, magst ruhig sein, dann fällt den Stadtvätern schon irgendetwas ein. Und Oggi? Oh, dem dämmert's trotz der frühen Morgenstunde. Die hat nun mal für ihn kein Gold im Munde. Ha ha ha ha! ersten beiden Fluchtversuche sind kläglich gescheitert. Die Kakerlaken hat das, wie wir sehen konnten, sehr erheitert. Wie oft hat schon ein Würfel über Glück und weniger Glück entscheiden müssen? Und Oggi denkt sich, mit dem kleinen Ding da unter meinen Füßen kann ich die Kante greifen und den Rand erklimmen. Nun muss nicht alles, was man schier verzweifelt denkt, auch stimmen. Joey, der will, dass Oggi abstürzt, weiß auch schon, was ihm dazu verhilft. Na, der Pariser Kammerton. Und eins macht sieben. Das hatte Unglück ihm gebracht. Wäre er doch heute nur im Bett geblieben. Wer weiß, was sich die drei noch alles ausgedacht. Das Trio sind vielleicht zum ersten Mal auf Mord. Das vom Terzett gesungene A eignet sich gut als Schlussakkord. Es hat mit Katapult und mit Kanonenrohr, weil schändlich hintertrieben, auch nicht hingehauen, so schwebte ihm als letzte Möglichkeit ein Auto vor. Doch ehe sich das Vehikel überhaupt bewegt, haben die hier bereits die Vorderachse durchgesägt. Man muss nicht viel davon verstehen oder kennen. Das ist genau wie beim Sechstagerennen. Die Fliehkraft drückt den Wagen an die Wand, vorausgesetzt, das Tempo bleibt konstant. Rutscht die Benzinanzeige in die rote Zone, ist das nicht mehr gewährleistet. Mit Fliehkraft oder ohne? Ein Schatten kommt. Die Kakerlaken haben sich erschreckt. Und Oggi hat per Zufall etwas Brauchbares entdeckt. Zwei Sprungfedern aus einer Sofalehne ragen. Noch ein Grund weniger für ihn, um zu verzagen. Sprungfedern heißen so, weil ohne Federn dran man gut mit ihnen springen, wenn auch nicht fliegen kann. Bravissimo! Es ist ihm doch gelungen. Oggi ist aus dem zugemüllten Loch herausgesprungen. Er hat rein zufällig ein Bild von seinem Haus dabei. Ach, hätten Sie die Freundlichkeit, so etwa 300 oder auch 400 Meter vor dem Haus zu landen? Trotz starkem Gegenwind hat der Pilot die Bitte wohl verstanden. Ist das schön, im Blumenduft zu liegen, auf der eigenen Wiese. Er kriegt vor Glück den Drehwurm. Aber halt, was wollen diese? Die Kakerlaken haben den Stadtvätern geschrieben, man kann bei Oggi Müll abladen, nach Belieben.